Sie sind vielmehr das Ergebnis von Innovationsschüben, die alte Industrien obsolet machen und dann eine Übergangskrise zwischen einer Welt der alten Technologie und einer der neuen Technologie erzeugen. Sie sind also letztlich der Ausdruck des erfolgreichen Spiels von Versuch und Irrtum im Wirtschaftsleben. Es kommt durch die erfinderischen Aktivitäten der Unternehmer permanent zu kleinen Fortschritten und damit auch zu einem stetigen Produktivitäts- und Wirtschaftswachstum. Gelegentlich jedoch führt eine technische Entwicklung einen Paradigmenwechsel herbei. Wir kennen diese Ereignisse auch als industrielle Revolutionen, wie beispielsweise die Mechanisierung im 19. Jahrhundert, die Entwicklung der Chemieindustrie im späten 19. Jahrhundert, die Elektrifizierung im frühen 20. Jahrhundert, die automobile Revolution und heute sind es Digitalisierung und Life Sciences, die alles umkrempeln. Daneben gibt es noch kleinere Zyklen, die sich zum Beispiel durch strukturelle Verschiebungen bei Angebot und Nachfrage ergeben. Diese strukturellen Veränderungen haben in der Marktwirtschaft eine wichtige Funktion. Sie passen die Zusammensetzung der Produktion optimal an die Zusammensetzung der Nachfrage an und stellen so sicher, dass genau das produziert wird, was den sich im Laufe der Zeit dynamisch ändernden Nutzenfunktionen der Menschen entspricht. Ändert sich Ihr Möbelgeschmack oder Ihr Autogeschmack, dann ändert sich in einer so dynamisierten Marktwirtschaft auch das Angebot. Ändert sich die Altersstruktur der Bevölkerung, dann ändert sich auch der Warenkorb. Die Nachfrage nach einer Sache geht zurück, die nach einer anderen steigt. Was passiert, wenn der Staat jetzt anfängt, sich hier mit antizyklischer Ausgabenpolitik einzumischen? Die Antwort ist schnell gegeben. Die Struktur der Produktion passt sich langsamer an die neuen Gegebenheiten an. Weil der Staat ja nicht nur keine Ahnung von der neuen Struktur hat, sondern weil er ja gerade die beschützen will, die nicht das liefern, was der Verbraucher nunmehr braucht und will. Er macht damit den Anpassungsprozess nicht überflüssig, er macht ihn nur länger, kostspieliger, schmerzhafter und ineffizienter. Das Ganze geht auf Kosten des Wohlstands. Die Menschen sehen nur die dabei passierende riesige Verschwendung nicht, denn was nie produziert wird, wird auch nicht als direkter Schaden wahrgenommen. Er ist jedoch real und der Wohlstandsverzicht ist auch real. Deshalb ist es eine schlechte Idee, wenn der Staat versucht, antizyklisch zu handeln. Abgesehen davon macht er das mit Schulden, die er nie zurückzahlt, und zerstört auf diese Weise das Geldsystem noch schneller, als es die Zentralbank alleine könnte. Legende Nummer 18. Unsere Politiker haben doch die besten Wirtschaftsberater, darauf können wir vertrauen. Okay, ich gebe zu, die habe ich nur deshalb in die Liste aufgenommen, damit wir gemeinsam zwischendurch was zu lachen haben. Denn seit wann zieht sich die nach dem Prinzip der Negativauslese ausgewählte Politikerkaste Berater heran, die ihr sagen, was wirklich Sache ist? Das wäre vielleicht der Fall, wenn die Politiker dafür einen Anreiz hätten. Den haben sie aber nicht. Im Gegenteil, die Politik will keinen guten Rat haben, wie sie es gut oder besser machen könnte, sondern sie will Berater haben, die ihr bescheinigen, dass ihr System des Stimmenkaufs durch Ausschütten der Umverteilungsgießkanne zum Machterhalt in Wahrheit eine gemeinnützige Veranstaltung ist. Eine, die das Wachstum fördert, die Menschen glücklich macht und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert, das ich so mal Lächeln nenne, nach dem Namen der Droge, die den Menschen in Aldous Huxleys Zukunftsvision Brave New World verabreicht wird, damit sie mit ihrem Los zufrieden sind.